WDR 5. Neugier genügt. Zelda heiratet? Kaum zu glauben. Aber die Einladung liegt vor mir, schwarz auf weiß. Zelda ist das schwarze Schaf der Familie Kara. Sie saß wegen angeblich pro-kurdischer Aktivitäten in der Türkei im Gefängnis, lebte monatelang versteckt im Istanbuler Großstadtdschungel. Und nun heiratet sie, in ihrem Heimatdorf in Tunceli, in der Osttürkei. Ich buche sofort meinen Flug und plane, wenn ich schon mal in der Gegend bin, noch einen kurzen Abstecher zu meinen Freunden in Diyarbakır. Meine Freunde in Deutschland raten mir besorgt von der Reise in die Osttürkei ab. Die Städte, die ich besuchen möchte, sind mehrheitlich von Kurden bewohnt. Und in den letzten Monaten haben die Auseinandersetzungen zwischen der kurdischen Arbeiterpartei PKK und der türkischen Regierung an Schärfe zugenommen. Ich fliege trotzdem. Schließlich kenne ich die Region gut. Grundsätzlich gilt, wer in die Osttürkei fliegen möchte, muss in Istanbul oder Ankara umsteigen. Meine Flugroute ist Köln-Istanbul-Elazığ, denn Tunceli hat keinen eigenen Flughafen. In Elazığ angekommen, nehme ich den Bus nach Tunceli. Der kürzeste und auch der schönste Weg, um dahin zu kommen, führt mit der Autofähre über den Keban-Stausee bei Pertik, einer Kleinstadt zwischen Elazığ und Tunceli. Während der 20-minütigen Überfahrt schwärmt ein anderer Fahrgast von dem Bild, das sich uns bietet. Schau dir das mal an, dieser Berg mitten im Stausee. Das ist doch museumsreif, so schön. Ein runder Felsen mitten im See. Der Felsen, der die Begeisterung ausgelöst hat, ist eigentlich eine Burg und das Wahrzeichen der Stadt Pertik. Erbaut wurde die Festung im 11. Jahrhundert unter seldschukischer Herrschaft. Wahrscheinlich wurde sie zur Kontrolle der Kupferminen errichtet, die in der Nähe liegen. Die alte Stadt Pertik ging 1974 im Stausee unter. Wie übrigens viele andere Städte und Dörfer in der Osttürkei auch. Sie wurde 5 Kilometer entfernt von der alten Stadt neu aufgebaut. Dann endlich, 3 Stunden nach der Landung, bin ich in Tunceli. Bevor ich die Hochzeitsgesellschaft beim Friseur treffe, quartiere ich mich im Gästehaus von Kamer ein. Kamer steht für Kadın Merkezi, ein Frauenzentrum. Denn Kamer wurde von Frauen für Frauen gegründet. Mittlerweile ist daraus eine Stiftung geworden, deren Einnahmen für Frauenprojekte verwendet werden. Es ist Mittag, als ich mich auf den Weg zu Leylas Friseursalon mache, wo sich alle weiblichen Familienmitglieder der Braut und ich auch die Haare machen lassen. Ich muss nicht lange laufen, denn das Stadtzentrum ist klein und übersichtlich. Tunceli ist nicht nur geografisch sehr klein. Mit 90.000 Einwohnern ist es die zweitkleinste Provinz der Türkei. 70% der Fläche besteht aus Bergen und Gebirge. Während ich die Treppen zu Leylas Friseursalon hochsteige, höre ich die Frauen schon von Weitem lachen. Mindestens 30 in festlicher Kleidung drängen sich auf 20 Quadratmetern. Lockenwickler, Zigaretten, Tee, Kaffee und 2 Friseurinnen, die eilig hin und her rennen. Zwischen den Rauchschwaden entdecke ich Zelda, die Braut. Sie freut sich, dass ich gekommen bin. Das letzte Mal, als wir uns trafen, überlegte sie, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Jetzt steht sie vor mir, pink gefärbte Haare, von einem Band mit kleinen Blümchen zusammengehalten und ein schneeweißes Brautkleid. Aufgeregt bin ich nicht. Ich bin im Stress. Ich habe auch etwas Angst. Ich heirate zwar heute, aber ich habe Angst davor. Und ich könnte jederzeit fliehen. So ein Gefühl ist das. Zeldas ältere Schwester Diren ist mit ihrer Familie vor einer Woche aus Bremen angereist. Man sieht ihr die Anstrengung der Hochzeitsvorbereitung an. Ja, ich bin ganz kaputt und müde und krank. Alles. Ist viel Stress. Deswegen bin ich jetzt kaputt und krank, ne? Diren hat vor 3 Jahren einen Deutsch-Türken geheiratet und ist nach Bremen gezogen. Die Sehnsucht nach der Heimat ist jedoch immer noch sehr groß. Ja, natürlich, aber wie? Auch jeden Tag, aber das ist ganz, ganz schwer für mich. Meine Mutter, mein Vater, ja, meine Schwester, mein Bruder, alles. Ich liebe Bremen. Deutschland auch ist gut, aber das ist nicht wie hier. Hier das Wetter, guck mal, das ist ganz trocken, ist schön, die Sonne scheint. In Bremen wirklich ist jeden Tag ist dunkel, es regnet. Fürs Erste verabschiede ich mich von den Frauen. Es ist klar, dass es noch lange dauern wird, bis ich an der Reihe bin. Außerdem will ich auch Bekir, den Bräutigam, noch vor der großen Feier begrüßen. Er ist beim Männerbarbier, wird mir gesagt. Als ich dort ankomme, ist er aber schon weg. Da im Fernseher die Nachrichten laufen, setze ich mich kurz zu den Männern. Eine Beerdigungszeremonie für drei türkische Soldaten wird gezeigt, die beim Kampf gegen die PKK gestorben sind. Die Stimmung bei den Männern ist gedrückt. Aber einer der Besucher gratuliert mir dazu, dass ich den Weg nach Tunceli gewagt habe. Du hast meinen Respekt. Andere laufen hier weg und du kommst uns besuchen. Es sind keine wirtschaftlichen Gründe, warum sie von hier wegziehen. Frag doch die Umstehenden. Das ist der Krieg. Sie haben Angst vor dem Krieg. Er regt sich auf. Der Besitzer bittet ihn, nicht so laut zu sprechen, damit alle die Nachrichten ungestört weiter gucken können. Aber kurz darauf tritt ein Mann ein, dem die Ruhe völlig egal ist. Asim, ein langjähriger Kunde. Selam aleikum. Ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist. Eine ganze Woche war ich in den Bergen. Die Straßen sind abgesperrt, man weiß überhaupt nicht mehr, wo man lang soll. Dann hat mich die Polizei aufgegriffen. 3 Stunden lang wurde ich befragt. Sie guckten mich ungläubig an, fragten, was bist du für einer? IS? Hisbollah? PKK? Ich war sogar im Fernsehen. Und 500 Lira habe ich gefunden. Na, dann kannst du ja deine Schulden bezahlen. Was für Schulden? Asim sagt, dass die Polizei ihn nicht eingesperrt hat, weil er an dem einen Fuß einen Schuh und an dem anderen eine Sandale trägt. Er ist sicher ein Verrückter, hätten die Polizisten gemeint und ihn dann laufen lassen. Sein Glück, denn ein Kurde, der tagelang in den Bergen unterwegs ist, steht erstmal in Verdacht, ein Terrorist zu sein. Wir reden noch lange über die politische Situation und dass die Bewohner von Tunceli im Ruf stehen, Widerstandskämpfer zu sein. Hier fand 1938 die letzte große Kurdenrebellion der Türkei statt, der Dersim-Aufstand. Dersim ist der alte Name für Tunceli und auch die Bezeichnung, die Bevölkerung heute noch benutzt. Beim Dersim-Aufstand kamen, so sagen sie hier, bis zu 70.000 Menschen ums Leben. Ein Trauma, das heute noch nachwirkt. Das Telefon klingelt. Ich werde jetzt in Leylas Friseursalon erwartet und mache mich auf den Weg. Und dann geht es ganz schnell. Haare machen, umziehen und sich mit 30 Frauen in einen Kleinbus quetschen. Das Brautpaar fährt in einem geschmückten schwarzen Mercedes voraus. Auf dem Weg zum Dorf, in dem die Hochzeitsfeier stattfinden wird, wird ihr Auto nach einem alten Brauch mehrfach angehalten. Gegen eine kleine Spende von Seiten des Bräutigams dürfen Sie und auch wir weiterfahren. Und dann hören wir schon von Weitem die Davul und Zurna-Spieler. Traditionelle Musiker, die für große Feiern engagiert werden. Im Dorf angekommen, begleiten die Musiker das Paar bis zum Dorfplatz, wo die Hochzeitsfeier unter freiem Himmel stattfindet. Tische und weiße Plastikstühle sind bereits aufgestellt. Der Brautvater empfiehlt mir, mir schnell einen Platz am Tisch zu sichern. Denn gleich werde das Essen verteilt. Und am Tisch zu essen sei doch viel besser als im Stehen. Hasgül, die Mutter der Braut, setzt sich zu mir. Während wir Rindfleisch, Ragout, Weizengrieß und ein Stück Melone essen, erzählt sie mir, warum sie bei der Hochzeit ihrer eigenen Tochter nicht tanzen mag. Ich bin traurig, dass meine Tochter heiratet. Ich weiß, das ist der Lauf der Dinge. Aber ich habe 4 Töchter und alle 4 haben kurz hintereinander geheiratet. Ich bin sehr traurig. 3 der Töchter wohnen weit weg. Ich habe große Sehnsucht nach ihnen. Eine Tochter wohnt in der Nähe. Das ist so schön. Man kann sich besuchen, sich austauschen. Sie sind doch ein Teil von mir. Es ist sehr schwer für mich. Es ist 20 Uhr. Mittlerweile ist die Zahl der Gäste auf 500 angestiegen. Der Schwager der Braut fragt mich, hinter vorgehaltener Hand, ob ich ein Bier trinken möchte. Er habe eine Kiste Bier gekauft und ein paar Flaschen Jacke gäbe es auch. Ich muss lachen. Eine Kiste Bier für 500 Gäste? Aber das ist deutsch gedacht. Auf türkischen Hochzeiten, vor allem auf denen in den Dörfern, wird selten Alkohol getrunken. Nicht, weil die Menschen so muslimisch wären. Es ist einfach nicht üblich. Und dazu, Alkohol ist sehr teuer. Eine Party mit 500 ausgelassen feiernden Gästen und das alles ohne Alkohol? Das wird mir wohl in Deutschland niemand glauben. Kurz vor 22 Uhr werden die Gäste, die den Brautleuten etwas schenken möchten, nach vorn gebeten. Danach wird weiter getanzt und gefeiert. Nach Mitternacht ist nur noch der harte Kern an Gästen übrig. Die Brautleute ziehen sich um, packen mit an, die Tische und Stühle wegzuräumen. Ich begleite die Familie noch nach Hause. Ein Großteil der Bevölkerung von Tunjili hat Verwandte im Ausland. Die Armut und die politischen Verhältnisse haben viele dazu gezwungen, hier wegzuziehen. Obwohl die Region eine der höchsten Alphabetisierungsquoten der Türkei hat, sind die Chancen auf eine berufliche Perspektive sehr gering. Auch die vier Töchter und der einzige Sohn der Familie Kara haben das Abitur bzw. studieren. Obwohl die Familie alles andere als reich ist, Yılmaz Kara hat doch noch nie daran gedacht, auszuwandern. Für mich ist Dersim der schönste Ort der Welt. Schauen Sie sich die Natur an. Wo findet man so etwas? Ja, es gibt Terror. Aber meiner Meinung nach sitzen die größten Terroristen im Parlament. Dass die Menschen hier wegziehen, ist zu 50% Schuld des Staates und mindestens 30% die der PKK-Guerilla. Sie haben das Land unter sich aufgeteilt. Die Menschen sind Opfer dieser beiden. Ich bleibe bis in die Morgenstunden. Es wird viel gelacht und musiziert. Irgendwann ist das Taxi da. Am nächsten Morgen, es ist Sonntag früh, telefoniere ich mit meinen kurdischen Freunden in Diyarbakır, das nur 3 Autostunden entfernt liegt. Ich will nach dem Frühstück mit dem Bus dorthin. Ich freue mich auf Diyarbakır. Die Busfahrten durch die Osttürkei gehören zu meinen schönsten Erlebnissen. Durch den Osten zu fahren heißt weite Landschaften, flirrende Sonne. Manchmal kreuzen Schafe den Weg, oft auch wilde Hunde. Zwischendurch hält der Bus irgendwo an. Dann gibt es Tee auf Kosten der Busgesellschaft. Man isst eine Kleinigkeit. Es entwickeln sich eigentlich immer nette Gespräche. Aber diesmal ist es anders. Plötzlich stehen 6 junge Männer und Frauen im Alter von ca. 16 bis 26 vor dem Bus. Mir fallen bei den Frauen ihre langen schwarzen Haare auf, die sie zu einem Zopf geflochten haben. Wie die Männer tragen auch sie grüne Tarnanzüge. PKK. Während sich 3 Männer um den Kommandeur gruppieren, halten die Frauen die anderen Fahrzeuge hinter unserem Bus an. Die Busfahrer werden angewiesen, die Ausweise der Fahrgäste einzusammeln. Dann werden wir aufgefordert, auszusteigen. Der Tonfall macht deutlich, dass das keine Bitte ist und wir keine Wahl haben. Dann hält der Kommandeur eine kurze Rede, in der er mindestens 10-mal das Wort Demokratie benutzt und die Regierungspartei AKP beschuldigt, an dem neuerlichen Krieg schuld zu sein. Eine der Mitreisenden fragt, ob die Straße um 4 Uhr noch passierbar sei, da sie dann zurückfahren müsse. Der Kommandeur beruhigt sie. Bis 16 Uhr wäre kein Problem, aber ab 19 Uhr würde die Straße gesperrt werden. Am Ende gibt der Kommandeur mir ein kurzes Interview. Kurz, damit die Mitreisenden nicht noch länger warten müssen. Erdogan kümmert sich nicht um die Region hier. Das Wohl der kurdischen Bevölkerung interessiert ihn nicht. Bei den nächsten Wahlen werden wir es Erdogan und Davut Oğlu zeigen. Wir Kurden werden im Parlament vertreten sein. Wir wollen endlich Frieden. Nur darum geht es. Nach der Kontrolle dürfen wir wieder in den Bus. Die Busfahrer geben uns unsere Ausweise zurück. Sie sind ganz entspannt. Es ist ja nicht die erste Kontrolle, in die sie geraten sind. Die PKK-Leute sind gegen die AKP, die uns immer nur belogen hat. Uns, dem Volk, fügen sie keinen Schaden zu. Wir fahren die Strecke täglich. Wenn sie uns Schaden zufügen würden, würden wir doch hier nicht fahren. Das Leben ist kostbar. Auch wir hängen daran. Später erfahre ich, dass es bei solchen Straßensperren auch schon Tote gegeben hat. Wenn die Fahrer sich weigerten zu halten oder die Reisenden ihre Ausweise nicht zeigen wollten. Diyarbakır, die Hauptstadt der Kurden. Bereits im 13. Jahrhundert taucht sie in assyrischen Quellen auf, jedoch unter dem Namen Ahmet. So nennen die Kurden die Stadt heute noch. Diyarbakır besitzt eine der größten und besterhaltenen antiken Befestigungsanlagen der Welt. Die Anlagen wurden 2015 gemeinsam mit den Hevsel-Gärten, die zwischen der Altstadt und dem Tigris liegen, von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Sie haben Jahrtausende lang Obst und Gemüse für die Bewohner Diyarbakırs geliefert. Während ich in die Stadt hineinfahre, am Tigris vorbei, packt mich die Faszination von Diyarbakır wieder. Ich bin keine Kurdin, Aber ich verstehe sehr gut, warum sich hier schon vor 12.000 Jahren Menschen niedergelassen haben. Meine Freunde Kenan und Mehtab begrüßen mich ausgelassen. Extra für mich haben sie Rühreier mit Maulbeersirup gemacht. Ein typisches Frühstücksessen in Diyarbakir. Es soll Kraft geben, heißt es. Und wird gerne nach Schwangerschaften oder bei bevorstehenden Reisen gegessen. Ich erfahre hier, dass vor kurzem auf die Polizeistation in Tunjile ein Anschlag verübt worden ist. Es gibt 2 Tote. Mir wird fast übel. Denn an der Polizeistation bin ich regelmäßig vorbeigekommen, wenn ich zu meiner Unterkunft wollte. Davon abgesehen befinden sich auf der anderen Straßenseite, gegenüber der Polizei, viele Verkaufsstände, ein Teegarten und so weiter. Ich rufe in Tunjile an. Den Freunden geht es gut. Aber Diran sagt, dass sie bis zu ihrer Abfahrt nach Deutschland nicht mehr in die Innenstadt gehen will. Meine Freunde haben noch andere Neuigkeiten für mich. Sie wollen aus Diyarbakir wegziehen. Ihre Kinder sollen nicht mit Terror aufwachsen. Sie haben so ihre Erfahrungen damit. Ich ging mit meinem Sohn in den Supermarkt, als plötzlich die Demonstration anfing. Die Rollläden wurden sofort heruntergelassen. Die Molotow-Cocktails, die Gasbomben, sie wurden bis an die Tür geworfen. Mein Sohn und ich waren für mindestens eine Stunde im Laden. Dann kam die Polizei und holte uns da raus. Wir sind sofort nach Hause gelaufen. Aber seitdem hat mein Sohn Angst, wenn wir in einen Supermarkt gehen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als von hier wegzuziehen. Gerade als ich in den Bus steigen will, höre ich 15 oder 20 Pistolenschüsse. Ich fange an zu rennen und bekomme im Laufen mit, dass Gewehrschüsse folgen. Keine Ahnung, wer wo auf wen schießt. Solche Zusammenstöße finden täglich statt. 3 Polizisten wurden an dem Tag getötet. Panzerwagen, Rollkommandos, Helikopter waren sofort zur Stelle. Die Menschen rannten in alle Richtungen auseinander. In den 90er Jahren, als der Krieg zwischen der PKK und der türkischen Armee ihren Höhepunkt erreicht hatte, sind viele Menschen aus Diyarbakir und der ganzen Osttürkei weggezogen. Vor allem nach Istanbul. Das hat zu einem kurdischen Migrationsproblem in den türkischen Großstädten geführt. Ein Problem, das jetzt wieder hochkocht. Ich bin müde, frustriert, wütend. Die politische Situation überfordert mich. Damit wir nicht in völliger Depression versinken, beschließen wir, noch kurz in die Altstadt zu gehen. Auf dem Weg dahin sehen wir viele Polizisten. Ein starkes Polizeiaufgebot gehört zum normalen Stadtbild von Diyarbakir, ebenso wie Panzer. Aber ich bilde mir ein, dass es diesmal mehr sind als vor 6 Monaten, als ich das letzte Mal hier war. Im Hasan Pascha Han treffen wir den kurdischen Stadtschreiber Sheikh Mustiken. Das Hasan Pascha Han ist eine alte Karawanserei, die früher den Kamelen und ihren Herren als Unterkunft diente. Heute sind hier unzählige große und kleine Geschäfte. Schmuck, Teppiche, Taschen und ganz viele kleine Restaurants. Man ahnt den Wohlstand früherer Zeiten, als die reichen Kamelführer aus dem ganzen Orient hierher kamen und ihre Geschäfte abwickelten. Diyarbakir ist eine sehr offene, multikulturelle Stadt, weil hier alle Religionen und Ethnien ohne Probleme zusammenleben können. So hat die Stadtverwaltung den Aleviten, obwohl nur eine geringe Anzahl von ihnen hier lebt, ein 3-stöckiges Gebetshaus zur Verfügung gestellt. Die Jesiden, deren Zahl noch geringer ist, sind im Stadtparlament vertreten. Ebenso die Assyrer, die Armenier sind in Diyarbakir zu Hause. In dieser Hinsicht ist das eine Musterstadt und könnte als Vorbild für viele andere Städte in der Türkei gelten. Wir gehen noch ein wenig durch die Altstadt, tauchen in die Gässchen ein. Hier sind so viele kleine Galerien, Museen, Frühstückscafés. Wie ich finde, ein Muss für alle Touristen. Zumal in den letzten Jahren die Altstadt restauriert worden ist. Wenn da nicht der Terror wäre. In den engen Gassen kommt es auch immer wieder zu Schusswechseln zwischen der Polizei und den PKK-Rebellen. Zum Abschluss des Tages gehen wir noch in das Kulturzentrum Mala Dengbejan, das mit finanzieller Unterstützung der EU eröffnet wurde. Dengbesh sind Volksliedsänger, kurdische Barden, die nach alter epischer Tradition weltliche Lieder a cappella vortragen. Es sind Geschichten über unerfüllte Liebe, Stammeskonflikte und das harte Leben in Ahmet. Es gibt sowohl männliche als auch weibliche Barden. Und seit 2003 in Diyarbakir und anderen kurdischen Städten Musikfestivals, auf denen diese Barden auftreten. Nach einer Stunde, in der wir dank Deng Besh in eine andere Welt versetzt waren, machen wir uns auf den Weg nach Hause. Wir hören Hubschrauber, die über uns kreisen. Ich beschließe schon am nächsten Tag nach Sivas, Mittelanatolien, zu fahren, wo meine Eltern auf mich warten. Aber die Nachrichten, die ich aus Sivas bekomme, klingen beunruhigend. In der Stadt sind Kurden von Türken überfallen worden, nachdem ein türkischer Soldat aus Sivas bei Gefechten mit der PKK gestorben ist. Das Land lebt im Bürgerkrieg. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.